Pop in Deutschland, Pop in den 90ern, was kann das besser dokumentieren als Techno? Die Queen der frühen Techno-Bewegung und der Love Parade war Marusha. Die hübsche Berlinerin machte als DJ von sich reden und wurde im Gefolge von Westbam, Mayday und Co. zum Star. Nur das Singen hätte sie sein lassen sollen, denn damals, Anfang der 90er, gab es das Autotune noch nicht. Das ist ein Gerät, was automatisch die falsch gesungenen Töne von Sängern korrigiert und was heute auch viel eingesetzt wird. Aber nichtsdestotrotz, diese Coverversion von Marusha wurde 1994 ein Erfolg.